Die macht uns gar nichts aus, denn wir sind Kummer gewohnt, haben seit Jahren gegen Wind. Alles halb so schlimm, weil wir nicht leckgeschlagen sind. Auf die Tassen machst du schon Bruch. Und immer in der Hand bräunt Wasser unterm Kiel. Alle Leinen los, wenn das Fernweh dich packt. Wenn der Wind die Segel strafft und die Holzreling knackt. Einmal zum Äquator, einmal Feuerland und zurück. In jedem Hafen eine andere Braut, ja das ist Seemanns Glück. Auf die Tassen machst du schon Bruch. Und immer in der Hand breit Wasser unterm Kiel. Wenn mal einer meutert, Kiel unheißt der Brauch. Klabautermänner und Seemannsgarn, an sowas glauben wir auch. Stürmische Zeiten